Laut Ryunam News Südkoreas protestiert der Rat der demokratischen Bürgerorganisationen in der Stadt Kimchon, Bezirk Nord-Gyeongsang, gegen die Saateinführung. Er besteht aus 11 Gesellschaften, darunter dem Frachtverein, der Gewerkschaft von der Eisenbahn und der vom Gesundheitswesen und der Zweigstelle Kimchon des Verbandes der Lehrergewerkschaften.